Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi. Und heute haben wir, ich glaube, im Krähennest ein Novum. Wir nennen das jetzt mal Talk im Sturm, brutal, aber fair. Und im Boxring sind mit uns zusammen einmal die Xenia und der Lobbyist Wilk Spieker. Ja, ich habe ihn bewusst so angekündigt. Stellt euch trotzdem noch mal eben kurz vor. Ja, Vortritt für Lobbyisten. Ja. Mein Name ist Wilk Spieker. Ich bin Landesvorstand des Verbandes der Berufsbetreuer in NRW. Arbeite dort halt für die Betreuer. Wir haben 1410 Betreuer zurzeit in NRW organisiert und bundesweit knappe 7000 Betreuer. Wir haben die Regelung des Paragraphen 1906 zur Zwangsbehandlung, explizit Zwangsmedikation, nun neu im Gesetz. Dieses Gesetz wurde vor einigen Tagen verabschiedet und wir haben mit diesem Gesetz ja durchaus unsere Schwierigkeiten. Und haben natürlich auch gesehen, wie die Piraten halt dazu stehen, und darüber wollten wir ganz gerne diskutieren. Ja, ich bin Xenia ich bei den Piraten engagiere ich mich in erster Linie bei der AG Psyche, bin deswegen darüber natürlich auch an der Thematik interessiert. Außerdem, so gesehen, ganz frei von lobbyistischen Interessen bin ich da auch nicht. Ich studiere Medizin mit eben dem Ziel, mich dann fachlich auch in die Richtung Psychiatrie oder Kinder-Jugendpsychiatrie auszurichten und habe deswegen auch den Blick auf die klinische Praxis, wie es eben entsprechend da abläuft und inwiefern welche Regelungen da welche Auswirkungen haben. Und habe eben kurz zur Erläuterung, bevor das Gesetz Paragraf 1906 eingeführt wurde, gab es eine Zeit wo von circa einem halben Jahr, wo durch das Bundesgerichtshof, wo durch das BGH-Urteil Zwangsbehandlung prinzipiell gänzlich untersagt war, und ich habe dann auch an der Klinik im Zuge eines Praktikums mitbekommen, welche Auswirkungen das hatte, und auch daraus formiert sich gewissermaßen meine Position zu diesem neuen Gesetz. Ja, dann würde ich den Wirk doch mal eben kurz bitten, zu dem Thema das neue Gesetz zur Zwangsbehandlung, Paragraf 1906, möge doch mal eben kurz Wilk seine Position so in wenigen Sätzen zusammenfassen. Ja, also dieses Gesetz wurde verabschiedet mit den Stimmen der SPD und der CDU. Das gegengestimmt gegen dieses Gesetz haben die Linken und enthalten haben sich die Grünen. Erstaunlich war halt eben die relativ schnelle Erstellung dieses Gesetzes, denn nachdem das BGH-Urteil im Juni 2012 gefasst wurde und dann sozusagen ab Juli 2012 eine zwangsweise Medikation bzw. Behandlung eigentlich nicht mehr möglich war, haben sich Referenten und Fachleute zu dem Thema zusammengetan, um einen neuen Gesetzentwurf zu erarbeiten. In diesem Gesetzentwurf kam als erstes natürlich der Referentenentwurf im November und für uns dann doch relativ überraschend der Termin im Bundestag zur Abstimmung dieses Gesetzes im Januar, und ich glaube, es war am 17. Januar, und auch mittlerweile die Absegnung durch den Bundesrat ohne den Gang in den Vermittlungsausschuss. Die Geschwindigkeit der Gesetzesfassung war für uns schon erstaunlich. Wir hatten zwar damit gerechnet, dass diese Neuregelung kommen wird. Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Das war das eine. Das zweite ist, was wir eigentlich, was uns aufgefallen ist, die Verbände, gerade halt eben die der Berufsbetreuer beziehungsweise der Angehörigen und der Psychiatrieverbände wurden eigentlich nicht einbezogen in der Erstellung dieser dieses Gesetzentwurfs. Das war auch ein Aspekt, der uns so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Wir haben auch dann halt eben festgestellt bei der Abstimmung, dass im Bundestag selbst nur 32 Abgeordnete zugegen waren. Auch da haben wir gesagt, für uns, das kann eigentlich nicht sein bei so einem wichtigen Gesetz, was doch mehrere 10.000 Menschen direkt betrifft. und haben dann natürlich auch die Pressemitteilung der Piratenpartei, also einmal der, es gibt drei Pressemitteilungen, AG Gesundheit, AG Psyche und die AG Behindertenrechte, die aber im Tenor relativ identisch sind. Wir selber sehen das Gesetz in der jetzigen Ausformulierung etwas kritisch, weil fehlen einige Aspekte. Dazu müssten wir gleich nochmal tiefer in die gesetzliche Arbeit reingehen. Und das ist jetzt halt der Standpunkt, die Frage, warum die Piraten halt eben auf diesem Standpunkt stehen, auf dem sie zurzeit stehen. Xenia. Ja, um da auch anzusteigen, erstmal schon vorab, die Piraten begrüßen natürlich, dass ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wurde, aber so freundlich ist der Tenor unserer Stellungnahme dazu auch nicht. Aber dazu dann gleich mehr. Was die schnelle Verabschiedung betrifft, da muss ich sagen, war ich persönlich auch sehr überrascht, war auch deutlich schneller, als die entsprechenden Psychiatriefachgesellschaften damit gerechnet haben. Also die schnelle Verabschiedung war nicht nur für die Betreuer, sondern auch für die Ärzte gewissermaßen überraschend. Und was die Verabschiedung ansonsten angeht, da muss man natürlich ganz klar sagen, was absolut nicht geht, was auch die Piraten im Rahmen der AG Psyche so sehen, ist, dass in der Entwicklung dieses Gesetzesentwurfs die Betroffenen nicht einbezogen wurden. Einfach, weil die eigentlich von dem Gesetz, wie man schon sieht, am direktesten betroffen sind und es wichtig wäre, ihre Positionen dazu zu sehen. Das haben dann auch sogar die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde ganz klar bemängelt, dass sie, also sogar die Ärzte hätten eindeutig begrüßt, wären die Patienten stärker in die Entwicklung einbezogen worden. Und was deswegen, das ist natürlich sehr kritisch zu sehen und auch die Verabschiedung mit relativ wenigen Abgeordneten, die überhaupt an der Abstimmung teilgenommen haben, wirft natürlich auch die Frage, wie gut das eigentlich demokratisch legitimiert ist, auf. Was aber das Inhaltliche angeht, so hat das Gesetz gewissermaßen natürlich seine Schwächen und seine Lücken, ist aber doch besser als der komplette luftleere Raum, der nach dem BGH-Urteil entstanden ist, weil in dem Gesetz die Zwangsbehandlung schon deutlich besser geregelt ist, als es vor dem BGH-Urteil war. Und um mal vielleicht eine Sache zu nennen, die ich persönlich sehr positiv sehe, ist, es gibt eine vorgeschriebene Höchstdauer der Zwangsbehandlung, die bei der einmaligen Verordnung 2 Wochen beträgt und bei mehrfachen, quasi bei Verlängerungen, eine Gesamtdauer von 6 Wochen nicht überschreiten darf, was ich zum Beispiel für ein wichtiges Kontrollinstrument in diesem Gesetz halte. Und auch ansonsten finde ich die Regelung an sich sinnvoll. Das, was ich und auch die AG Psyche und auch der Rest der AG Psyche vor allem am stärksten zu bemängeln hat, ist, dass viele der Formulierungen in dem Gesetz von der Absicht her auch soweit unterstützenswert sind und gut gemeint, aber relativ viel, relativ vage formuliert sind und dadurch einen großen Auslegungsspielraum lassen. Und da ist natürlich gewiss, also um nochmal zusammenzufassen, bezüglich der Formulierungen, um eben einen Missbrauch durch eine gewisse Auslegung dieser Formulierungen zu verhindern, ist noch eindeutiger Verbesserungsbedarf. Und es hätten in dem Entwicklungsprozess viel stärker die Betroffenenverbände oder vielleicht auch Angehörigenverbände einbezogen werden müssen. Und dies sollte gewissermaßen nachgeholt werden. Andere Punkte wie eine Verankerung von mehr Patientenautonomie in dem Gesetz haben auch tatsächlich Grüne und Linke gefordert. Und da ist auch natürlich zu bemängeln, dass dies nicht reingekommen ist. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Gesetz später noch weiter überarbeitet und durch die entsprechenden Sachen ergänzt wird. Ja, wo gehen denn eure Positionen denn dann konkret auseinander, Wilk? Naja, also wir liegen gar nicht so weit auseinander. Das hatten wir auch in dem Vorgespräch schon erörtert. Wir haben sozusagen sind uns klar und einig, dass wir ein Gesetz brauchen, eine Zwangsbehandlung durchführen zu können. Das ist klar. Wir hatten also bis jetzt ein halben Jahr lang die große Schwierigkeit, dass Patienten, die psychisch dekompensiert waren oder auch sind noch, nicht behandelt werden konnten. Da waren wir uns auch einig, dass da etwas passieren muss. Wir sind uns im Moment, ich will nicht sagen nicht einig, aber wir hatten ein Vorgespräch gefunden, so herausgearbeitet, dass wir als Betreuer, und ich vertrete jetzt in diesem Fall halt hier die Betreuer. An der Stelle möchte ich mal eben kurz verraten, oder magst du verraten, dass du auch noch einer Partei angehörst? Ja, ich gehöre auch noch einer Partei an, ja. Ja, wo du ja heute Lobbyist bist, darfst du das, glaube ich, erwähnen. Ja, ich bin auch bei der Piratenpartei. Okay. Ja, ich muss dazu sagen, ich sehe natürlich, ich schaue natürlich auch, was jetzt beruflich wir in unserer Piratenpartei halt eben zu meinem Thema anbieten. Bin natürlich nicht in der AG Psyche, mache eher Bildung, was ich auch ganz bewusst so gemacht habe, um da nicht eine Verquickung herzustellen zwischen meinem beruflichen Schwerpunkt und meiner Lobbyarbeit und der Piratenpartei. Sehe aber natürlich schon, schaue ganz genau, gerade der 1906, diese Änderung dieses Gesetzes, das ist ja kaum bekannt. Zwangsmedikation, Zwangsbehandlung, Psychiatrie an sich ist in der Allgemeinbevölkerung wenig verbreitet und sicherlich auch genauso bei den Piraten eher wenig bekannt. Und deshalb habe ich natürlich gleich geschaut, was sagt denn die AG Psyche und die AG Gesundheit und die AG Behindertenrecht zu diesem neuen Gesetz, wo wir Betreuer das ja im Prinzip sehr, sehr kritisch sehen. Deshalb habe ich da auch gleich gesagt, Mensch, wir hatten ja erst gedacht, einen Podcast eigentlich grundsätzlich erstmal zur Zwangsmedikation zu machen. Wir hatten ja schon mal einen zur forensischen Unterbringung. Und dann war aber auch die Überlegung, dann halt eben auch die Position der Piratenpartei über die AG Psyche mit einzubringen und dann diesen Podcast als Sitzungspodcast zu machen. Oder als, ich weiß nicht, wie hast du es genannt? Talk im Sturm. Genau. Total aber fair. Ja, genau, hart aber fair. So, wir sind uns auch erwähnen, ich habe ja auch Kritik aus seitens des AK Gesundheit NRW bekommen, aber jetzt nicht inhaltlich, weil ich als Nicht-Fachmensch zu dem Thema da auch nicht so viel mit anfangen kann. Und so ist das jetzt auch zustande gekommen, dass man das vielleicht von verschiedenen Seiten beleuchten muss, dass Xenia, die ja das Fachwissen mitbringt und du das Fachwissen aus einem ganz anderen Blickwinkel. Deswegen wäre eben heute Abend mal eben interessant herauszufinden, weil du sagst, dass du als Lobbyist sprichst, wo denn da der Unterschied liegt. Ja, also ich denke, wenn wir die Schwierigkeit oder das, was ich gesehen habe bei den Pressemitteilungen, ist, dass natürlich diese ärztliche Sicht natürlich sehr stark herausgekommen ist. Klar, Xenia hat ja gerade gesagt, sie ist ja selbst im ärztlichen Bereich, also macht ihr Studium. Und ich vertrete jetzt in diesem Fall die Betreuer, die sozusagen die Genehmigung bekommen, in Zukunft die Zwangsbehandlung beim Amtsgericht zu beantragen und dann die Betroffenen dementsprechend zu behandeln. Entschuldigung, ich muss jetzt mal eben fragen, weil ich ja keine Ahnung habe. Es sind zwei Begriffe gefallen, Zwangsbehandlung und Zwangsmedikation. Gehört das alles unter einen Oberbegriff oder was kann ich als Laie mit den beiden Begriffen anfangen? Das ist eigentlich simpler, als es sich zuerst anhört. Zwangsmedikation ist eine Unterform und auch mal in der Psychiatrie eigentlich doch auch die häufigste Unterform der Zwangsbehandlung. Zwangsbehandlung ist so der Dachbegriff für alle medizinischen Eingriffe, die gegen den natürlichen Willen, sprich das, was der Patient in dem Zustand, gegebenenfalls im Rahmen eines Verwirrungszustands oder eines Wahnzustands, von sich gibt oder eben wie er sich verhält. Und Zwangsbehandlung sind alle medizinischen Eingriffe, sprich auch Zwangsernährung oder auch diagnostische Untersuchungen, wie zum Beispiel ein MRT, die gegen den Willen des Patienten durchgeführt werden. Dankeschön. Und diese Zwangsbehandlung, die kannst du jetzt in deinem Beruf beantragen. Das war vorher anders, Ilk. Ja. Also im Prinzip ist es gekoppelt, wir haben den 1906-1, es gibt mehrere Abschnitte, Absätze und in dem 1 wird natürlich ganz klar gesehen, dass bei einer Selbstgefährdung und bei einer Heilbehandlung eine geschlossene Unterbringung beantragt werden kann. Das hat sich also auch nicht verändert, das gibt es also schon seit 1992, als dieses Gesetz geschrieben wurde. Die Selbstgefährdung und die Fremdgefährdung zum Beispiel ist das Psych-KG, da haben die Ordnungsämter mit zu tun, da haben wir im Prinzip als Betreuer gar nichts mit zu tun. Da komme ich aber gleich nochmal drauf hin, auf die öffentlich-rechtliche Unterbringungsform, denn das ist auch nochmal interessant, die mit dem zivilrechtlichen Unterbringung, die wir machen, zu vergleichen. Im Rahmen der Heilbehandlung besteht nun die Möglichkeit, halt eine Zwangsbehandlung, also meistens halt Zwangsmedikation, zu beantragen. Kritikpunkt der Betreuer ist, dass wir natürlich nicht nur das Recht haben, sondern auch eine gewisse Verantwortung dabei tragen. Und da ist das Gesetz relativ, sage ich mal, offen, wie das ausgelegt werden kann. Das heißt also, ich kriege jetzt schon die ersten Schwierigkeiten und die ersten Probleme, die man vielleicht auch gleich in einem Beispiel nochmal anbringen kann. Und deshalb ist dieses Gesetz eigentlich in der jetzigen Auslegung, würde ich es als Betreuer ablehnen. Also sozusagen als Lobbyist sagen, ich brauche dieses Gesetz, ich brauche eine Zwangsbehandlungsgrundlage, aber in der jetzigen Auslegung, wie es verabschiedet wurde, geht es nicht. Das ist auch die offizielle Lesart des BDB und auch des Vormundschaftsgerichtstages. Das ist nämlich der zweite Verband. Berufsverband der... Genau, der BDB e.V. ist der größte Verband der Betreuer. Das ist also der Berufsverband der Betreuer mit Sitz in Hamburg. Und dann gibt es den Vormundschaftsgerichtstag. Das ist der zweite, etwas kleinere Verband, der sich heute Betreuungsgerichtstag nennt, aber eher noch bekannt ist als Vormundschaftsgerichtstag. Die haben also gerade, glaube ich, vor 2 Jahren den Namen geändert. Und dort gibt es halt eben natürlich Diskussionen. Wir haben jetzt also in Bochum am 26.02. Die erste Sitzung zu dem Thema, wie man mit den Neuregelungen umgeht. Das ist natürlich jetzt alles noch ganz frisch, aber ich denke mal, das ist auch gut, so einen Podcast zu machen, denn es ist so, dass in der Presse überhaupt nichts Aktuelles dazu zu finden ist, weil es halt eben kein Thema so für die Öffentlichkeit ist, obwohl es im Prinzip wirklich jeden betreffen kann oder vielleicht auch sogar indirekt betrifft. Okay, und du, Xenia, du siehst du das erstmal anders, dass das Gesetz so nicht ausreichend ist, oder liegt da schon eine Diskrepanz vor? Ich sehe, dass das Gesetz nicht ausreicht. Ich sehe, dass das Gesetz eigentlich in seiner aktuellen Form gar nicht verkehrt ist, außer dass eben zu wenig auch die Patientenautonomie, sprich die Möglichkeit des Patienten in einem zurechnungsfähigen Zustand in einer Patientenverfügung festzuhalten, dass er oder sie bestimmte Therapien möchte oder nicht möchte. Dieser Punkt fehlt mir, weil die Patientenverfügung wird in diesem Gesetz gar nicht irgendwie einbezogen und berücksichtigt. Und das sehe ich sehr kritisch, dass eben zu wenig da noch auf Dialog und Wünsche des Patienten gesetzt wird. Aber ansonsten halte ich das Gesetz prinzipiell begrüßenswert, die Regelung, wie sie da ist. Aber praktisch sehe ich natürlich auch das Problem, dass es unklar ist, wie genau welcher Paragraph ausgelegt wird, weil, um beispielsweise ein bisschen zu zitieren, was gemeint ist, da sind dann solche Formulierungen wie zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens. Und da ist natürlich sehr klar, dass sowohl als Arzt als auch als Betreuer man erstmal nur diese Formulierung hat, Abwendung eines erheblichen gesundheitlichen Schadens. Und es dann natürlich Auslegungssache ist, das irgendwie da abzuwägen, ob es jetzt ein erheblicher gesundheitlicher Schaden ist oder nicht. Oder auch eben der eine Punkt, den ich auch für sehr wichtig halte in dem Gesetz und wo ich auch sehr froh bin, dass dieser Punkt in dem Gesetz untergekommen ist, dass eine Zwangsmaßnahme nur dann angeordnet werden darf, also eine Zwangsbehandlungsmaßnahme, wenn der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt. Eben ganz klar ein Abwägen, was ist der Nutzen der Medikamente und mit welchen Nebenwirkungen ist für den Patienten zu rechnen. Aber halt da auch diese Abwägung ist eine Abwägungssache. Deswegen sehe ich das schon kritisch und auch als eine sehr schwere Aufgabe für die Betreuer. Andererseits ist es eben auch so ein Thema, okay, ab wann leidet jemand so stark unter seiner psychischen Störung und ist auch entsprechend so unzurechnungsfähig, dass man gegen seinen oder ihren Willen diesem Menschen Medikamente gibt oder einer Zwangsernährung anordnet. Eine so schwierige Sache und jedes Mal sowieso eine individuelle Fallentscheidung, dass mir persönlich gar keine alternative Formulierung einfallen würde, die das Ganze klarer regelt. Damit wir Laien das ein bisschen verstehen, der Wilk, du hattest gerade schon mal angekündigt, dass du ein Beispiel hättest. Vielleicht können wir das gemeinsam mal an einem Beispiel zeigen, wo denn da die Schwierigkeiten sind, sodass das jeder versteht. Ja, also wir können natürlich erstmal ein klassisches Beispiel nehmen, wie es jetzt gelaufen ist im letzten halben Jahr, wo es nicht möglich war zu genehmigen, um überhaupt erstmal einen Einstieg zu finden für den Zuhörer oder die Zuhörer, wie das denn abgelaufen ist. Also ich hatte einen Fall, war ein junger Mann, den habe ich als Betreuten relativ kurzfristig bekommen, nach Absprache mit dem Amtsgericht. Ich konnte dann einen kurzen Termin mit ihm auf offener Straße machen, weil er hatte eine manische Phase gehabt, war also viel unterwegs, mit dem Zug in der Schweiz, in Frankreich, überall. Und war dort auch sehr aufgebracht, insgesamt in der Plus-Symptomatik. Das ist so diese, man zieht sich nicht zurück, sondern im Gegenteil, man ist insgesamt sehr aktiv in der Psychose. Es kam dann zu einem Vorfall einer Fremdgefährdung, in diesem Vorfall wurde er dann nach Zürich untergebracht in einem Krankenhaus. Später wurde, weil das Krankenhaus etwas weiter weg war, wurde er verlegt in die hiesige Psychiatrie. Problem war, man konnte nicht behandeln. Betreuungsbeschluss war nicht möglich, denn der Betreuungsbeschluss wurde im letzten Jahr so gehandhabt, also jetzt, ich sag mal, im letzten halben Jahr, dass man sagt, man macht einen Betreuungsbeschluss für 5-6 Tage und guckt, ob man den Betroffenen dazu bewegen kann, Medikamente zu nehmen. Wenn das dann nicht klappt, hebt man den Unterbringungsbeschluss wieder auf. Das hat man, bei dem brauchte man ja bei dem Betroffenen nicht, der war nach Psych-KG. Normal ist es so, dass, oder war es so, dass man bei einem psychologischen Krankengesetz, wenn der Betroffene untergebracht war und da ist aber ein Betreuer vorhanden und langsam sozusagen die Fremdgefährdung sich ausschlicht, das ist klar, wenn ich also einige Zeit untergebracht bin und ein bisschen runterkomme, dann ist in der Regel eigentlich keine akute Fremdgefährdung gegeben, dann hat man im Prinzip einen Betreuungsbeschluss rausgemacht, weil man halt vielleicht noch einen Behandlungsansatz gesehen hat. Das konnte man in diesem Fall nicht machen. Es führte dazu, dass der Betroffene in der Psych-KG-Beschluss weiter bestehen blieb, weil man mit der gesundheitlichen Situation noch nicht einverstanden war. Führte aber auch dazu, dass man zum Beispiel den Betroffenen isoliert hat, dass man ihn fixiert hat, dass man mit einem Sicherheitsdienst die Sicherheit des Pflegepersonals sicherstellen musste. Und letztendlich sozusagen aus der Ohnmacht heraus den Betroffenen oder das Landgericht den Beschluss aufheben musste, weil halt eben die akute Fremdgefährdung wegfiel. Dieser Fall würde heute ganz anders ablaufen. Er würde also so ablaufen, jetzt nach dem neuen Gesetz, bisher gab es noch keine Unterbringung nach diesem neuen Gesetz, beziehungsweise Unterbringung sicher schon, aber keine Genehmigung der Medikation. Denn selbst bei den Richtern ist noch nicht durchgedrungen, dass der Bundesrat auch zugestimmt hat. So wird es ablaufen, dass der Betroffene nach Psych-KG untergebracht wird. Es wird festgestellt, dass der Betroffene einen Betreuer hat. Es wird festgestellt, dass hier eine Heilbehandlung dringend erforderlich ist und dass eine Medikation dringend erforderlich ist und man also sofort vom Psych-KG auf den Betreuungsbeschluss wechseln würde und der Betreuer sozusagen dann halt die vom Arzt und vom Ordnungsamt dementsprechend den Hinweis bekommen würde, doch bitte eine Genehmigung zur Zwangsmedikation beim Amtsgericht zu beantragen. Die würde dann beantragt werden und dann würde der Betroffene eine Depotmedikation bekommen, um halt erstmal aus einer akuten Psychose herauszukommen. Das ist so der Vergleich, sage ich mal, 6 Monate in die Vergangenheit und der Vergleich, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dann neu passieren wird. Wie siehst du das, Xenia? Ich sehe das recht ähnlich, außer vielleicht, beziehungsweise ich habe eben, wie gesagt, auch im letzten halben Jahr mitbekommen, wie solche Fälle abliefen, dass eben Patienten, die auch selbstgefährdend waren, mit beispielsweise Warnzuständen oder manischen Zuständen in eine entsprechende psychiatrische Station eingewiesen wurden. Dort dann auch eben nicht von Stationen, also ich versuche das Ganze auch ein bisschen laienverständlicher zu erklären, soweit es geht und ich mich selber nicht in Fachbegriffe verzettel, durften natürlich auch nicht entsprechend entlassen werden, weil das Risiko zu hoch war, dass sie in diesem Zustand dann nicht zurechnungsfähig entweder sich selbst oder andere Menschen verletzen, durften dann aber auch keine Medikation erhalten, so dass sie in diesem Warnzustand verblieben. Ich bleibe jetzt beim Warnzustand und am Beispiel der Schizophrenie, einfach weil es sich da sehr schön darstellen lässt. Und dieses Gesetz ermöglicht jetzt dem Arzt, mit dem Betreuer Kontakt aufzunehmen. Der Betreuer schaut sich eben auch die Situation des Patienten an, hört sich die Ausführung des Arztes an und in Abwägung dessen, wie aktuell die Situation des Patienten ist und wie die Aussichten der Auswirkungen von Medikation wären, kann er anordnen, dass der Patient eine Zwangsbehandlung erhält. Dann würde dieser Patient entsprechend, wie wir gehört haben, maximal 6 Wochen lang ein antipsychotisches Mittel, das eben den Warnzustand unterbrechen würde, also könnte, und es auch doch in gut der Hälfte der Fälle, habe ich mir gerade aus Publikationen rausgelesen, tut. Und dann ist so das Ideal, das ich sehe, und das ist auch der Punkt, wo ich eigentlich den meisten Verbesserungsbedarf in diesem Gesetz sehe, ist, dass wenn dann der Patient durch die Medikation einen wahnfreien Zustand erreicht, einen Zustand, wo der wieder klar denken kann oder auf jeden Fall klarer denken kann und zurechnungsfähig ist, dass dann der Patient sich idealerweise mit dem Betreuer und dem Arzt, das ist erstmal vom Arzt, ausreichend Informationen über seine Krankheit, über seine Symptome und über die Medikamente erhält. Und das ist eigentlich aktuell auf psychiatrischen Stationen wirklich Usus, dass wenn jemand vor allem das erste Mal eine psychische Störung diagnostiziert bekommt, dieser Patient dann auch ausführlich darüber aufgeklärt wird, was das für Symptome sind und was für Auswirkungen sie haben können, was man mit Medikamenten dagegen reißen kann. Und dass dann der Patient auch nach ausführlicher Rücksprache mit seinem Betreuer für sich selbst festlegt, beim nächsten Mal, wenn ihm so etwas passiert, möchte er dann wieder mit Medikamenten, gegebenenfalls auch gegen seinen Willen, in dem konkreten Moment dann aus diesem Zustand rausgeholt werden oder nicht. Eben beispielsweise im Rahmen einer Patientenverfügung. Und da halte ich es absolut für gerechtfertigt, dass damit erstmal der Patient in einem zurechnungsfähigen Zustand überhaupt die Sachlage beurteilen kann und entscheiden kann, was will er eigentlich? Will er gegebenenfalls auch gegen seinen Willen in dem Moment auch weiterhin Medikamente bekommen oder nicht, dass man da erstmal gegen den Willen des Patienten ihm die Medikamente verabreicht. Aber dann bist du ja schon bei einem ganz anderen Punkt als der Wilk. Der Wilk sieht ja die Schwierigkeiten eher in der Situation, wo eine Entscheidung gefällt werden muss. Sehe ich das richtig so? Nein, das ist, also sind ja so bei mir auch natürlich beide Herzen da, kann man sagen. Das ist ja das Problem, was ich habe. Auf der einen Seite sehe ich... Ja, also ich merke schon, richtigen Talk im Sturm kriegen wir hier nicht hin, hier mit der total kontroversen Diskussion. Kommt noch. Ich selber sage natürlich, wir sind da als Betreuer im Moment durch dieses Gesetz, werden wir ziemlich unter Druck gesetzt. Also wir haben als Beispiel... die Problematik, weil dieses Gesetz halt relativ wenig an Vorgaben gibt, dass zum Beispiel, ich nenne mal auch wieder ein konkretes Beispiel, eine Klientin, die also mehrfach schon in Behandlung war, die also das auch schon so dokumentiert hat, dass sie keine Medikamente nehmen will, auch in Phasen, wo die Psychose symptomatisch nicht so hervorgetreten ist. Und dass dann der Vermieter sagt, Mensch, die ist schwierig, der kennt sich aus, da habe ich ein konkretes Beispiel, ein Rechtsanwalt, der weiß ganz genau, jetzt ist Unterbringungsrecht mit Zwangsbehandlung möglich, der dann anruft und sagt, so, Herr Spieker, jetzt können Sie aber die Betroffene, die hier doch extrem querulant ist, unterbringen. Und wenn Sie das nicht tun, dann rufe ich das Gericht an und dann werden die das machen. Und weil halt eben die Regelung in diesem Gesetz relativ, gering gefasst ist von den Möglichkeiten, die wir haben, wird es dann schwierig sein, sich dagegen zu stellen. Das ist ein Problem. Ein zweites Problem, was ich auch heute hatte, war, dass es viele forensische Patienten gibt, die sind in der Forensik behandelt oder auch eben nicht. Diese forensische Behandlung hat die Zwangsmedikation oder Zwangsbehandlung noch nicht so. Die durften das also schon länger nicht. Die haben seit 2011 im Prinzip vom BGH diese Auflage bekommen und wir haben jetzt die ersten Anfragen, dass Patienten wieder zurückverlegt werden, weil eine akute Fremdgefährdung und auch eine akute Strafgefahr nicht besteht. Aber man weiß, jetzt ist die Möglichkeit der Zwangsbehandlung durch den Betreuer gegeben, die aber in der forensischen Psychiatrie noch nicht gegeben ist. Und dann lassen wir den Betreuer jetzt mal machen. Und ich sehe es einfach so, dass wir im Prinzip dazu hinkommen, dass die Betreuer nur noch diese Zwangsbehandlung dann in solchen Krisenfällen beantragen müssen und dass das Gespräch und die Arbeit, sozusagen den Patienten zu überzeugen, Medikamente auf freiwilliger Basis zu geben, sozusagen da zunichte gemacht wird. Das ist also aus unserer Sicht eigentlich ein Einsparungsgesetz. Wir könnten uns vorstellen, dass wir mit mehr Zeit durchaus in der Lage sind, und da gibt es auch genug Studien zu, Patienten zu überzeugen, nicht jeden, aber doch einige, und durch diese Überzeugungsarbeit auch eine längerfristige Akzeptanz gegenüber der Medikation herzustellen. Das heißt, wir hätten es gerne gehabt, dass dieser Passus mit der Zwangsmedikation eine Ultima Ratio ist und auch als, das auch als Ultima Ratio in diesem Gesetz dargestellt wird, und dem ist halt leider nicht so. Naja, das vom Prinzip her, wie du das sagst, sehe ich das ähnlich, und beziehungsweise das haben wir auch in unserem Statement der AG Psyche durchaus auch beinhaltet, dass man dadurch, indem man Zwangsbehandlung möglich macht, natürlich der Anreiz, nicht zwangsbasierte Therapieformen, und sei es auch eben das lange und ausführliche Reden mit den Patienten, um sie eben davon zu überzeugen, die Medikation zu nehmen, oder auch um sie in der akuten Situation zu beruhigen. Natürlich da der Anreiz, das weiter auszubauen und auch im wissenschaftlichen Rahmen zu erforschen, sinkt. Andererseits, wie du sagtest, man kann eben nicht jeden überzeugen. Und für die Möglichkeit, dass man eben dann doch jemanden hat und auch nach bestem Zureden mit den besten Gesprächstechniken diese Person es trotzdem nicht einsieht, man aber dann doch wirklich den Eindruck hat, dass sie einen erheblichen Nutzen von Medikation hätte. Gerade den Fall wird es dann trotzdem immer wieder geben, und ich weiß eben nicht, wie man in dem Gesetz noch besser hätte festhalten können, dass das eine absolute Ultima Ratio bleiben soll. Einfach weil ich finde, dass das im Gesetz durchaus so festgehalten wird, dass es eben eine absolute Ausnahmemaßnahme bleiben soll. Und wie gesagt, um mal wieder zu zitieren, das darf nur angewendet werden, wenn der erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine andere zumutbare Maßnahme abgewendet werden kann. Ich glaube, von der Formulierung aus, viel mehr Ultima Ratio kann man eigentlich nicht festhalten. Was natürlich trotzdem besser wäre, und das ist ein Punkt, wo wir dann auch als AG Psyche mit den Entschließungsanträgen der Grünen und der Linken d'accord gehen, ist, dass eigentlich ins Gesetz noch ein Punkt reingemusst hätte, dass man trotzdem noch viel mehr Betonung sowohl auf die Erforschung als auch dann auf die Umsetzung und Anwendung von nicht zwangsbasierten Maßnahmen legen sollte. Ja, und dann will ich mal die Positionen, die wir haben, in unseren Synopse noch erläutern. Wir hätten also ganz gerne, es steht drin, der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme, die zu erwartende Beeinträchtigung deutlich überwiegt. Da hätten wir ganz gerne eine Änderung eigentlich schon von vornherein reingebracht. Wenn der zu erwartende Nutzen, das ist jetzt unsere Auslegung, der ärztlichen Zwangsmaßnahme, die zu erwartende Beeinträchtigung aus Sicht des Betreuten deutlich überwiegt. Und wir hätten ganz gerne einen Absatz 5 noch reingebracht, wenn der ärztlichen Zwangsmaßnahme der ernsthafte, mit nötigen Zeitaufwand und ohne Druck erfolgte Versuch vorausgegangen ist, die auf Vertrauen gegründete Zustimmung des Betreuten zu erlangen. Diesen Bereich hätten wir ganz gerne auch natürlich drin gehabt, um halt eben hier diesen Schwerpunkt auch erstmal auf den Versuch der freiwilligen Einnahme der Medikamente besser zu unterstützen zu geben. Und das weitere Problem ist, dass wir sehen, dass die Gutachten, die erstellt werden müssen, im Prinzip auch noch zurzeit nicht neutral erstellt werden können. Das heißt, es wird gesagt, dass der Behandler und der Gutachter unterschiedliche Personen sein müssen. Es wird aber nicht beschrieben, dass der Behandler und der Gutachter aus unterschiedlichen Einrichtungen oder Institutionen kommen soll. Da sehen wir auch ein ganz, ganz großes Problem drin. Und als letztes zu den Piraten würde ich sagen, wir haben halt eben die UN-Behindertenrechtskonvention, die im Jahre 2009 halt ratifiziert wurde und auch in Deutschland umgesetzt werden soll. Und wir sind als Piraten, denke ich, ganz, ganz, für uns ist es ganz wichtig, diese UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Und dieses Gesetz entspricht in der jetzigen Auslegung eigentlich gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Und das finde ich eigentlich halt wichtig, den piratigen Ansatz zu finden. Zu sagen, sicherlich ist dieses Gesetz wichtig, um Behandlung anzustreben, aber wir als Piraten stehen ja eher auf Seiten der UN-Binder Menschenrechtskonvention, wir haben Inklusion ganz groß bei uns geschrieben und da passt das eben eigentlich nicht rein, weil die Behindertenverbände und die Psychiatrieverbände auch Sturm laufen und es gibt auch die ersten Klagen gegen dieses Gesetz. Ja, ich weiß nicht inwiefern. Es gibt natürlich die betroffenen Verbände, die gegen dieses Gesetz absolut Sturm laufen. Es gibt aber auch durchaus die von wegen Psychiatrie erfahrenen Verbände, die dieses Gesetz auch durchaus positiv begrüßen. Das muss man halt auch immer abwägen. Es ist eine ziemlich heterogene Gruppe, die Patientenverbände. Und es gibt welche, die sind auch dem Gesetz und auch der Möglichkeit von Zwangsmaßnahmen durchaus positiv gegenüber gestimmt. Und was Psychiatriebetroffenenverbände angeht, ich will ihre Rolle und auch ihre Bedeutung und ihre Ernsthaftigkeit gar nicht kleinreden, aber es gibt unter ihnen durchaus auch sehr militante Gruppen. Kann ich auch verstehen, wenn die Menschen auch mal eine schlechte Erfahrung mit eben psychiatrischer Behandlung gemacht haben, auch durchaus nachvollziehbar, aber der Punkt ist, dass die dann komplett militant daherkommen und gänzlich Zwangsbehandlung ablehnen, was, glaube ich, auch kein konstruktiver Ansatz ist. Um nochmal zurückzukommen auf die Verbesserungsvorschläge, die ihr zu dem Gesetz gerne eingebracht hättet, das mit dem Paragraph 5, sprich, dass es vorher und alle möglichen Maßnahmen unternommen werden müssen, um eben entsprechend eine die Zwangsbehandlung eigentlich überflüssig zu machen. Ja, da gehe ich und da würde ich auch sagen, geht die AG Psyche von dem, was wir in unserem Statement untergebracht haben und was in der Diskussion war, völlig d'accord damit. Das wäre eine komplett sinnvolle Forderung gewesen. Was mit den Einschränkungen durch die Zwangsbehandlung angeht, schwierige Sache, weil aus Sicht des Betroffenen, nehmen wir das Beispiel mal, um nicht nur uns auf die Zwangsmedikation zu fixieren, nehmen wir das Beispiel Zwangsernährung. Wir haben einen Patienten mit Anorexie. Dieser Patient ist gerade... Anorexie? Magersucht, pardon. Okay. Wir haben einen magersüchtigen Patienten, der gänzlich sich der Nahrung verweigert, der schon wirklich in seiner Angst vor dem Dickwerden, in der Nahrungsverweigerung wirklich wahnhafte Züge zeigt. Diesem Patienten möchte man eine Zwangsernährung zukommen lassen. Aus Sicht des Patienten ist der Nachteil der Zwangsernährung, nämlich dass dieser erstmal einige Kilo zunehmen würde, ein ganz, ganz, ganz erheblicher Nachteil, der für diesen Patienten aus seiner subjektiven Sicht deutlich schlimmer ist als die Herzrhythmusstörungen und die Kreislaufprobleme oder sogar der drohende Tod, der eintritt, wenn er nicht zwangsernährt wird. Das ist also ein bisschen mein Problem mit erheblichen Beeinträchtigungen aus Sicht des Patienten. Und was die unabhängigen Gutachter angeht, so finde ich, das ist es halt auch immer ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits natürlich wäre es besser, wenn der Arzt, der einen Patienten begutachtet, wirklich komplett neutral ist und nicht möglicherweise der Kollege des behandelnden Arztes ist, der dann eben Angst hat, dem behandelnden Arzt zu widersprechen, weil er mit diesem Kollegen ja noch ein paar Jahre auskommen muss. Andererseits, wenn man so sich überlegt, wie das Ganze in der Praxis ausgestaltet wird, wäre, glaube ich, eine solche Forderung gar nicht in der Praxis umzusetzen. Und würde wahrscheinlich dann auch einfach dazu führen, dass, um das zu umgehen, da irgendwelche, ich weiß nicht, wie das wirklich in der Praxis zu realisieren ist, einfach weil dann müsste man vielleicht tatsächlich als Stadt komplett nur Psychiatriefachärzte einstellen, die mit nichts anderem beschäftigt sind, als rumzufahren und neutrale Gutachten zu erstellen. Und das ist bei dem erheblichen Facharztmangel ohnehin schon ein Problem. Ja, also sicherlich der Facharztmangel ist da, das ist klar, das heißt, es ist nicht ganz einfach, aber wir haben im Prinzip bisher ist so, dass die Gutachten für die Einrichtung einer Betreuung von Fachärzten gemacht wird. Da haben die Amtsgerichte meistens immer ihre Gutachter, die halt diese Gutachten erstellen oder auch weitere Betreuung halt dort die Gutachten in Auftrag geben. Und diese Gutachter sind in den meisten Fällen nicht an einer Klinik tätig und könnten eigentlich ohne weiteres auch diesen Auftrag bekommen. Sicherlich ist das ein extremer Kostenfaktor, weil externe Gutachten teurer sind als vielleicht ein Gutachten aus der Einrichtung nur von einem anderen Stationsarzt. Ich denke, das wäre aber trotzdem möglich, wobei ich halt sage, dass ich wichtiger fände, halt mehr Zeit aufzuwenden für die Gespräche und das halt deutlicher noch rauszubringen. Also die Situation mit dem externen Gutachten sehe ich als einen Kritikpunkt, aber den würde ich eher so ein bisschen nach hinten stellen. Es ist auch ein Problem, was in dem Gesetz fehlt. Es fehlen einige Sicherheitsbereiche. Es fehlen einige Bereiche, zum Beispiel bei der Medikation, bei der Zwangsmedikation, dass wirklich nur der Betreuer diese Medikation unter Zuhilfenahme des Gutachtens und des Antrages beim Amtsgericht durchführen kann. Es ist also durchaus möglich zur Zeit, dass auch ein Richter diese Zwangsmedikation anordnen kann, wenn zum Beispiel der Betreuer keinen Ersatzbetreuer hat und vielleicht gerade halt nicht greifbar ist. Also ab Freitagmittag muss das eingesetzt werden, bis Montag kann nicht gewartet werden. Und da sind mir eigentlich doch zu sehr die Türen offen, dass gehandelt werden kann. Und da hätte ich dann doch eher noch ein bisschen detailliertere Erläuterungen in dem Gesetz. Und wie schon gesagt, ich finde die Haltung, oder es ist immer die Frage, wie gehen die Piraten damit um? Gerade weil wir ja nun auch gerade Bürgerrechte und ja doch Rechte der Menschen sehr im Vordergrund stehen haben, fände ich es sogar besser, wenn wir, und das wäre jetzt also so meine als normaler Basispirat, würde das besser finden, wenn wir dort vielleicht eine Position finden, die doch näher an dem Betroffenen ist als an der Notwendigkeit, die sicherlich gegeben ist. Man darf ja nicht vergessen, dass Zwangsbehandlung, so viel habe ich nämlich verstanden, ein ganz massiver Eingriff in die Grundrechte ist. Und dementsprechend glaube ich, dass es gar nicht so ganz schlecht wäre, wenn ihr gemeinsam einen Antrag entwickeln könntet. Das auf jeden Fall. Das würde ich auch sehr begrüßen, dass auch eben durch die Sicht der Betreuer, auf die ja dann auch eben die einerseits einen anderen Blick auf die, eine andere Perspektive auf die Wünsche und die auf die Sicht der Betroffenen haben als medizinisches Personal und andererseits die eben auch den juristischen Rahmen oft auch doch besser durchschauen als medizinisches Personal, da gemeinsam etwas auszuarbeiten. Der Punkt ist auch, dass ich natürlich, dass eine Zwangsbehandlung immer als eine massive Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte eines Menschen zu sehen ist. Dass aber auch eine Sache ist, ohne das Problem jetzt kleinreden zu wollen, die auch allen, nicht nur dem Patienten in der Situation ja klar und spürbar ist, sondern auch allen sonstigen in diesem Prozess Beteiligten, Pflegekräften, Ärzten, Betreuern, Gerichten auch klar und präsent ist, was sie damit eigentlich machen. Aber da muss ich natürlich schon zustimmen, sich rein auf, ich sag mal, den menschlichen Faktor und den Menschen ist bewusst, was sie da machen, zu verlassen, ist natürlich gewagt und besser ist es, das Ganze juristisch klar regeln zu können. Was man aber in dem Punkt und auch, wie hängt das mit den Piraten und piratiger Gesundheitspolitik zusammen, nicht vergessen darf, ist, dass wir als Piraten auch das Ideal des mündigen Patienten haben, nicht nur des mündigen Bürgers, sondern auch des mündigen Patienten, sprich der Patient, der in Behandlungsfragen, in Behandlungsentscheidungen selber mitredet, selber informiert und quasi als gleichwertiger Gesprächspartner in diesem Therapieprozess mitredet, mitdiskutiert und letztlich über seine Therapie entscheidet. Und da finde ich gerade, so paradox es sich anhört, die Zwangsbehandlung eigentlich ein nützliches Werkzeug, weil damit man dann auch erstmal einen Zustand herstellen kann, in dem der Patient wieder aufnahmefähig genug ist, zu begreifen, in welcher Situation er sich eigentlich befindet und dann auch aus diesem Verständnis heraus dann eine für ihn auch selbst aus langfristiger Sicht heraus passendere Entscheidung zu treffen. Ja, das hört sich gut an. Wenn das in der Praxis so umsetzbar wäre, wäre das gut, aber es lässt sich leider in der Praxis nicht umsetzen. Ich denke einfach, die Ansätze, die du gebracht hast, sind sehr fundiert, sehr gut. Aber bei mir im Hintergrund, im Kopf laufen halt die praktischen Prozesse ab. Und da merke ich einfach, dass das halt schön gesagt ist, aber so niemals umgesetzt werden kann. Die Patientenverfügung ist eine sehr wichtige Geschichte. Patientenverfügung ist aber bei Menschen mit einer Psychose, Persönlichkeitsstörung und so, würde ich da mal wirklich rauslassen, aber mit einer Psychose, selbst in einer Symptomfreiheit recht schwierig hinzukriegen. Wovor ich Angst habe ist, und das sehen wir jetzt im Moment, gerade bei den Anfragen, die wir bekommen, dass hauptsächlich Patienten wiederum in eine Zwangsbehandlung oder Zwangsmedikation gelangen werden, die chronisch erkrankt sind. Das heißt also, auch diese Passage der chronischen Erkrankung ist dort gar nicht in diesem Gesetz aufgekommen. Das heißt, die Frage ist, du hast gesagt, natürlich maximal 6 Wochen, das ist gut, dann wird die Unterbringung beendet, dann wird auch natürlich dementsprechend die Zwangsbehandlung beendet, denn eine ambulante Zwangsbehandlung gibt es nicht. War übrigens mal geplant. Vor 2005 war geplant, Patienten auch ambulant zu einer Zwangsbehandlung vorzuführen, die Medikamente zu geben und dann dementsprechend nach Hause wieder zu entlassen. Das gab damals auch ziemliche Diskussionen. Diese Behandlung wurde, oder dieses Gesetz wurde dann halt eben nicht verabschiedet. Aber was ich sehe, ist, dass die Patienten, die halt chronisch erkrankt sind, die also schon ein oder zwei Behandlungen hinter sich gehabt haben, hier immer wieder in diese Behandlung, wenn sie halt nicht, sage ich mal, gesellschaftskonform leben können, immer wieder in diese Behandlung reinkommen. Und da habe ich ein großes Problem. Diese Patienten aus der Erfahrung, ich bin seit 1993 Betreuer, also jetzt auch knapp 20 Jahre im Dienst, diese Patienten, die wird man nie in diesem Zustand bekommen, wirklich eine selbstbestimmte Willenserklärung abzugeben, die tragfest ist. So, und da sehe ich die Schwierigkeit. Das, was du gesagt hast, trifft bei der Erstbehandlung schon zu. Und die Erstbehandlung gibt's natürlich immer wieder. Klar, wir haben einen gewissen prozentualen Anteil der Bevölkerung, die halt eben unter einer Psychose leiden. Aber was ist mit den chronisch Erkrankten? Wir haben es bisher immer so gehandhabt bei den Amtsgerichten, das war ein Gesetz, was nicht ausgeschrieben war oder niedergeschrieben war, aber was wir so gesagt haben, wir versuchen 1 bis 2 Einleitungen einer Heilbehandlung zu forcieren, und wenn dann halt eben diese Heilbehandlung zweimal halt dementsprechend nicht den notwendigen Erfolg der Einsicht und der freiwilligen Medikationseinnahme gebracht haben, dann hat man dann also auch wirklich verzichtet, eine dritte Unterbringung, wenn es dann dem, obwohl es dann vielleicht auch wirklich schon erforderlich war, diese dritte Behandlung dann amtsgerichtlich dann nicht mehr zu genehmigen. Und da hätte ich natürlich die Rechte der Menschen doch mehr im Vordergrund gesehen, dass man natürlich auch solche Passagen, solche Situationen, dass Menschen mehrfach schon behandelt wurden, dass man dort blockt und sagt, also eine Mehrfachbehandlung dieser Patienten in einem Zeitraum XY kann nicht erfolgen, denn nach dem jetzigen Gesetz ist es durchaus möglich, dann halt eben 2, 3, 6 Wochen zwischen einer Behandlung zu haben und dann dementsprechend wieder einen Ansatz zu machen, weil der Betroffene vielleicht im ersten Moment sagt, ich nehme die Medikamente und dann aber keine Krankheitseinsicht zeigt. Das ist ja unser großes Problem, die Krankheitseinsicht bei psychisch kranken Menschen. Und dann aber, wenn sie wieder zu Hause sind, sagen, nee, jetzt nehme ich meine Depotmedikation nicht mehr. Okay, gut, wartet man. Die Depotmedikation, die Wirkung klingt ab. In der Regel alle 2 bis 4 Wochen wird eine Depotmedikation gegeben, das kann dann nicht erfolgen, dann dauert es nochmal je nach Psychose 4 bis 8 Wochen, bis derjenige wieder dekompensiert, und dann fangen wir wieder von vorne an. Und da hätte ich ganz gerne in diesem Gesetz und hätte ich auch von den Piraten eine klarere Stellungnahme erwartet, dass man genau diesen Drehtüreffekt halt eben rausnimmt. So, ich würde sagen, Xenia, einen hast du noch? Ja, um mal auch das Ganze auf einer versöhnlichen Note ausklingen zu lassen, die ich aber tatsächlich ernsthaft so meine, den Aspekt mit den Menschen mit chronischen psychischen Störungen war mir persönlich auch, bis wir eben die Diskussion hatten, gar nicht so bewusst. Ich sah die Zwangsbehandlung, weil es eben in dem Gesetz auch eben als eine solche festgehalten ist, meistens dann eher als eine Akutmaßnahme, als Erstanbehandlung, und dass das Gesetz durchaus auch dafür missbraucht werden kann, um Menschen mit einer chronischen psychischen Störung auch sie chronisch zwangs zu medizieren. Das ist natürlich ein sehr großes Problem. Da bin ich auch komplett mit dir d'accord, dass man auch Menschen mit chronischen psychischen Störungen gewissermaßen als Teil der Gesellschaft betrachten sollte. Und das widerspricht natürlich und dort eine Zwangsbehandlung dann immer wieder und immer wieder durchzuführen, widerspricht in meinen Augen auch komplett dem Inklusionsgedanken, den wir Piraten haben und vertreten. Und da wäre ich auch wirklich dankbar, können wir da auch uns mal zusammensetzen und dazu was erarbeiten. Ja, gerne. Okay, ich würde sagen, ich danke euch beiden dafür, dass es dann doch recht kontrovers am Ende noch wurde. Ihr habt euch zwar nicht gehauen, was mich so ein bisschen aus spektakulären Gründen enttäuscht, aber da muss ich als Krähennester durch. Ich würde aber brennend interessieren, wenn ihr dann etwas erarbeitet, wenn ihr euch wieder an uns wendet, damit wir dann über das Ergebnis mal sprechen können. Sehr gerne. Ja, machen wir. Okay, danke euch beiden. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.